Das nötigt zur Verdrängung, und diese, nicht die Positivität eines vorgeblich höheren Zustands von Scham und Selbstbeherrschung, steht hinter der Idiosynkrasie gegen den Ausdruck, der mit dem Leiden eins ist. Jede nicht vorweg durch kollektive Schemata erfasste Regung müsste mahnen an das, was man sich zuzugestehen verbietet, und wird darum selber verboten. Ästhetische Objektivität, die auf so wankendem Grunde gedeiht, ist aber der äußerste Widerspruch der Verbindlichkeit, die sie usurpiert. Gleichwohl ist in die in Rede stehenden Gebilde so viel vom Stand des gegenwärtigen Bewusstseins und Unbewusstseins eingegangen, als dass sie als bloß irrelevant abzutun wären. Nur eben ist der Gehalt jenes Standes die Unwahrheit. Von manchen Kompositionen jenes Typus geht eine Suggestion aus, wie sie wohl allem in sich ganz konsequenten, wäre es auch absurd, eignet. Aber aufs Absurde bewegt man sich zu. Diese Stücke sind musikalisch im strengen Verstande sinnlos. Ihre Logik, ihr Aufbau und Zusammenhang weigert sich dem lebendig hörenden Vollzug der Basis jeden Taktes auch bei Schönberg. War der traditionelle Begriff des musikalischen Sinns gebildet an der Sprachähnlichkeit der Musik und hatten die revolutionären Werke der neuen Musik in ihren Ausbrüchen gegen ihn rebelliert, um der Sprachähnlichkeit sich zu entledigen und den meist nur lax gebrauchten Begriff absoluter Musik zu verwirklichen, so blieben doch selbst die Ausbrüche Momente eines Sinnzusammenhangs. Auch das Sinnlose kann als Kontrast und Negation des Sinns sinnvoll werden, so wie in der Musik das Ausdruckslose eine Gestalt des Ausdrucks ist. Damit aber haben jene jüngsten Bestrebungen nichts zu tun. Ihnen wird die Sinnlosigkeit schlechterdings zum Programm, zuweilen gedeckt von Dogmen der Existenzialphilosophie, anstelle subjektiver Intentionen werde Sein selber laut. Aber solche Musik ist durch die Abstraktionsvorgänge, denen sie entspringt, alles eher als eine der Ursprünge aufs Äußerste subjektiv und historisch vermittelt. Ist sie aber einmal nicht die reine Stimme des Seins, wozu soll dann die gereinigte Musik noch da sein? Das Ordnungsschema substituiert das Wozu, die Organisation der Mittel wird zum Ersatz für den verleugneten Zweck. Durch die atomistische Disposition der Elemente zergeht der Begriff des musikalischen Zusammenhangs, ohne den von Musik doch wohl nicht die Rede sein kann. Der Kultus der Konsequenz geht in Götzendienst über. Das Material wird nicht weiter durchgeformt und artikuliert, um der künstlerischen Absicht dienstbar zu sein, sondern seine Zurichtung wird zur einzigen künstlerischen Absicht, die Palette zum Bild. So schlägt die Rationalisierung auf ominös-symbolische Weise ins Chaotische um. Die Behauptung, es trete durch die Rationalisierung des Materials die Musik in ein neues, das wissenschaftliche Stadium ein, ist untriftig. Eine jener Hilfshypothesen, mit denen Künstler das von ihnen Begonnene oft hilflos intellektualistisch zu rechtfertigen unternehmen. In der Geschichte des Geistes ist das Verhältnis von Kunst und Wissenschaft nicht derart spannungslos, dass bei fortschreitender Rationalisierung jene in diese überginge und gewissermaßen an ihrem Triumph teilhätte. Kunst und Musik zumal ist der Versuch, jene abgespaltenen Elemente der Wahrheit dem Gedächtnis zu bewahren und weiterzutreiben, die der steigenden Naturbeherrschung, eben der Verwissenschaftlichung und Technisierung der Welt die Realität überließen. Dieser Versuch duldet keine ausgespitzten Reservatsphären des Unbewussten, keine lauschigen Sitzecken inmitten der elektrifizierten Welt.